Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Der Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 29. Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Gott segne dieses Wort. Verändertes Herz. In diesem zweiten Kapitel aus dem Römerbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, ein verändertes Herz zu haben. Und in hebräischer, jüdischer Tradition war es so, dass eben die männlichen, junge Buben oder junge Kinder beschnitten wurden nach der Geburt als ein Zeichen eben des abrahamischen Verbindung und Gottes Gesetzgebung erfüllt in und durch diese Beschneidung, ja. Und Paulus schreibt hier der Glaubensgemeinde hier, erklärt ihnen, dass sie, dass Sachen wie Beschneidung, sich einfach gute Taten anzueignen oder das Gesetz, also das Mosäische, das Gesetz Mose, dem Gesetz Mose zu folgen und all dieses außerhalb von Jesus Christus nicht zur Erlösung führt und zur ewigen Beziehung und Verbindung mit Gott, beziehungsweise mit Jesus Christus. Also im Prinzip gute Taten und Rituale außerhalb von Jesus Christus bewirken gar nichts. Ja? Es kommt auf ein verändertes Herz drauf an. Und darauf geht eben Paulus hier ein. Und wenn er schreibt hier, nein, ein wahrer Jude, dann bezieht sich das nicht nur auf die Juden zu dem Zeitpunkt des Schreibens dieses Briefes, sondern auch heute für uns. Und worauf kommt es an, ein verändertes Herz zu haben? Denn wir verstehen, dass wir als Menschen schuldig sind vor Gott. Ja? Wir können in eigener Kraft diese Schuld nicht von uns nehmen. Das hat Jesus Christus am Kreuz getan für uns. Und Jesus Christus ist eben für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünde und lädt uns ein, eine persönliche Beziehung mit ihm einzugehen. Wir als reuige Sünder, die wir uns von der Sünde abwenden. Und es kommt Jesus darauf an, dass wir ein Herz haben, das ihm zugewandt ist. Es ist, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit. Das habe ich auch noch mal an anderer Stelle schon gesagt. Also es ist von Jesus Herz zu unserem Herzen. Und Jesus Christus interessiert sich nur um die Herzen der Menschen, dass unsere Herzen zu ihm kommen, als reuige Sünder. Und es ist sozusagen eine Beschneidung des Herzens, so sinnbildlich ausgedrückt. Und das heißt einfach, dass wir unser altes Wesen, unser altes, bevor wir zu Jesus Christus kamen oder gekommen sind, dass wir uns loslassen und mit Hilfe des Heiligen Geistes in unserer persönlichen Beziehung, dass wir beschnitten sind und dass diese Beschneidung eben durch unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus dann vollendet wird. Ja, das ist ein lebenslanger Prozess, die Beschneidung des Herzens, ja, und es ist nicht immer so einfach. Aber wir wissen, dass eben Gott uns treu ist und Gott uns treu bleibt. Unser Jesus Christus ändert sich nicht. Ja, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und darauf können wir aufbauen als Hilfestellung. Ja? Und der Römerbrief, das ganze Buch der Römer, wir nennen es auch Römerbrief, es geht darum, dass eben die Menschen dort eben versucht haben in eigener Kraft, viele hatten sich abgewandt von Jesus Christus und haben versucht in eigener Kraft eine Beziehung zu Gott herzustellen. Also sie waren in ihrem eigenen Antrieb, in ihrer eigenen Kraft, ohne Jesus, oder außerhalb Jesus Christus, da versucht, das Gesetz, also das mosaische Gesetz einzuhalten. Und Paulus erklärt eben, dass es kommt Christus darauf an, dass sich das Herz verändert. Und das ist genau auch so in den Evangelien. Jesus Christus sieht die Herzen aller Menschen. Und wenn ihr reingeht in die Evangelien, dann seht ihr, wenn Menschen mit Christus im Dialog stehen, also als Gott im Fleische, Christus ist da, als Gott im Fleische, dann ruft er immer, wenn er sieht, dass ein Herz nicht zugewandt, sondern abgewandt ist, dann ruft er, dann sagt er das immer. Dann sagt er das immer. Und andererseits, wenn er sieht, dass ein Mensch ein Herz verändert ist, also ihm Jesus Christus zugewandt ist, dann füllt er das aus. Wenn jemand sagt, bitte helf mir oder heile mich bitte, dann sagt Christus, ja, du bist geheilt, dein Glaube hat dich geheilt. Ja, ohne irgendetwas nochmal da zu sagen, nee, das ist nicht so, dein Herz ist mir nicht zugewiesen. Ja, also nur so als Beispiel, das ist wirklich eine ganz spannende Sache, wenn ihr in den Evangelien seid, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, jedes Mal sieht Jesus, wenn ein Herz oder die Herzen der Menschen ihm nicht zugewandt sind, dann macht er das auch kund und sagt auch, nein, dein Herz ist mir nicht zugewandt. Und das drückt sich dann sehr, sehr unterschiedlich aus. Also ist schon eine spannende Sache. Es ist Jesus weiß, worauf es ankommt. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und auf ein verändertes Herz kommt es an. Und vor allem, wenn wir in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus wachsen wollen, dann tun wir gut daran, hier uns also diese Bibeltexte und diese Bibelverse zu erinnern und tagtäglich in der Bibel, in Gottes Wort, unser Herz Jesus Christus zuzuwenden, und er tut dann Sachen in und durch uns, die wir in einer Kraft gar nicht tun könnten. Und Sachen, Dinge, die wir uns auch vielleicht gar nicht vorstellen konnten. Und so vieles mehr. Ja, in seinem eigenen Zeitrahmen, in seinem eigenen Plan und seinem eigenen Zeitrahmen. Wie gesagt, das ist immer individuell von Person zu Person und Situation zu Situation verschieden. Aber er hilft uns da in dieser Herzensangelegenheit. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diese Wahrheit aus dem Römerbrief. Es kommt dir auf ein verändertes Herz an, dir zugewandt. Und alles andere ist nicht entscheidend. Wissen, Intellekt, Reichtum, gute Taten, Armut, gesund zu sein oder krank zu sein, Mann oder Frau, das macht keinen Unterschied. Das interessiert dich nicht. Dich interessiert nur ein verändertes Herz, das dir zugewandt ist. Und nur in und durch dich finden wir dieses und können dir nahe kommen in unserer persönlichen Beziehung als reuige Sünder. Und du hilfst uns damit. Und wir danken dir für diese Beschneidung des Herzens sozusagen. Und wir beten eben dieses für alle Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keinen anderen Weg, und es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen, wenn wir denn diese Welt verlassen haben, gestorben sind. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Und darauf kommt es an, dass wir durch den freien Willen zu dir kommen, wissen, wer du bist, Gott im Fleische, warum du gekommen bist als Gott im Fleische und gekommen bist, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Wir danken dir für all das, was du getan hast, und danken dir für dein Wort, die Bibel, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.